Gut, mit der Taufe, eigentlich, so muss es eigentlich sagen, mit der Taufe, mit der biblischen Taufe, beginnt eigentlich, streng genommen, dein neues Leben. Ja? Es hat im Geist schon vorher begonnen vielleicht, wenn die Taufe nicht sofort vollzogen wird, aber streng genommen, es beginnt dein neues Leben mit der Taufe. Ja? Die Taufe ist das Siegel. Und ich weiß natürlich, manche sind auch als Erwachsene getauft worden, weil gerade kam auch die Frage, ja, als ich mich als Erwachsener habe taufen lassen, da hatte ich noch nicht dieses Bewusstsein, das ich jetzt heute habe oder so wie du es gepredigt hast, das war mir damals noch gar nicht bewusst. Meine Antwort ist ganz einfach die Tiefe der Taufe wird dir dein Leben lang mehr bewusst, weil es letztendlich das neue Leben ist. Das heißt, die Offenbarung, was du damit vollzogen hast und was du geworden bist dadurch und was neu geworden ist, diese Offenbarung wächst natürlich ständig. Aber du musst nicht mit jeder neuen Offenbarung, die du über das neue Leben bekommst, dich nochmal taufen lassen. Sondern du lässt dich einmal taufen und dann wird es immer tiefer. Selbst wenn du dich als Erwachsener hast taufen lassen und dann hast du vielleicht 5 Jahre zwischendurch, bist du vom Glauben abgefallen. Sowas kommt ja auch vor, immer weniger, aber es hat es schon gegeben. 5 Jahre bist du vom Glauben abgefallen, bekehrst dich wieder neu, dann heißt es auch nicht, dass du dich wieder taufen lassen musst, weil die Taufe ist ja gültig. Ja? Die Taufe ist eine einmalige Sache, weil Jesus ist einmal für dich gestorben und Jesus ist einmal für dich auferstanden. Das ist eine einmalige Sache. Aber wenn du dieses neue Leben empfangen hast, dann gehört die Taufe sozusagen als das Siegel obendrauf. Ja. Und dann ist das der Beginn. Deswegen sagt er auch, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann heißt es, und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt, mit der Taufe beginnt eigentlich die Jüngerschaft. Mit der Taufe beginnt es, dass du lernst, was es heißt, in diesem neuen Leben zu leben. Mit der Taufe beginnt die Nachfolge. Mit der Taufe beginnt es, dass du Jesus hinterhergehst und dass du immer mehr dieses neue Leben erkennst und immer mehr dieses neue Leben erfasst. Und ich sage dir noch was, und da kommen wir jetzt in der zweiten Stunde drauf. Mit der Taufe beginnt auch dein Leben als Teil des Leibes Christi. Oi. Es gibt noch eine zweite Dimension der Taufe, tatsächlich. Du wirst getauft in den Namen Jesus und in seinen Tod hinein zu einem neuen Auferstehungsleben in ihm. Das ist ungefähr die Taufformel, die wir so ungefähr gebrauchen. Du kannst auch sagen, wir werden getauft in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist das Gleiche, ob in den Namen Jesus und den Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus ist der Name für die Dreieinigkeit, weil es gibt nur den Namen Jesus. Also du kannst es gleichsetzen. Der Vater ist ja kein Name, der Sohn ist auch kein Name und der Heilige Geist ist auch kein Name. Es sind 3 Personen, aber Jesus ist der Name. Das heißt, du wirst in diesen Namen hineingetauft und du wirst zu einem neuen Leben auferweckt. Aber dieses neue Leben, in das du hineingetauft worden bist und zu dem du auferweckt worden bist, ist nicht mehr ein individuelles Leben. Das ist eine radikale Sache in unserer individualistischen Gesellschaft. Das ist tatsächlich so. Es ist nicht nur ein individuelles Leben, sondern du bist in Jesus hineingetauft und zwar in den ganzen Jesus. Nicht nur in den halben. Jesus, was ist Jesus? Jesus ist das Haupt und Jesus ist der Leib. Und wer ist der Leib Christi? Wer ist der Leib Jesu? Die Gemeinschaft derer, die an Jesus glauben, ist sein Leib. Nicht eine Organisation, nicht eine bestimmte Kirche, sondern die Gemeinschaft derer, die an Jesus glauben. Das ist der Leib. Wenn du also in Jesus getauft wirst, wenn du zu einem neuen Jesusleben vereint mit Jesus, vereint mit Gott hineingetauft wirst, dann wirst du damit auch hineingetauft in ein Leben vereint mit seinem Leib. Du kannst das eine nicht vom anderen trennen. Man könnte auch sagen, indem du dich taufen lässt, stirbst du oder begräbst du auch dein Einzelgängertum. Oi, das ist vielen nicht bewusst. Aber es ist so. Was ist das biblische Konzept, sage ich mal, von Gemeinde? Gemeinde. Gemeinde heißt, biblisch gesehen, das griechische Wort für Gemeinde heißt Ekklesia. Und Ekklesia, ich habe es schon oft gepredigt, aber ich sage es immer wieder. Ekklesia ist die Versammlung der Herausgerufenen. Wörtlich, vom Griechischen her. Das heißt, die Versammlung derer, die herausgerufen wurden aus dem alten Leben, die das in der Taufe deutlich gemacht haben, jawohl, ich bin herausgerufen Und jetzt bin ich in eine neue Versammlung, in eine neue Gemeinschaft hineingekommen. Und diese Gemeinschaft nennt man Leib Christi. Und es gibt einen universalen Leib Christi, zu dem gehören alle Christen auf der ganzen Welt, jeder, der Jesus in seinem Herzen hat, jeder, der von neuem geboren ist, egal zu welcher Kirche er gehört, egal zu welcher Denomination er gehört, egal zu welcher Konfession er gehört. In dem Moment, wo du in Jesus hineingetauft bist, bist du dein Leben als Einzelgänger, sozusagen als einzelner Mensch, gestorben und bist in diesen universalen Leib hineingetauft worden. Und gleichzeitig ist es so, dass dieser universale Leib Christi eine sichtbare Ausprägung hat, da wo du lebst. Amen. Schau dich mal um. Aha. Aha. Das ist eine sichtbare Ausprägung. Durchaus sichtbar. Sag zu deinem Nachbarn, du bist durchaus sichtbar. Was heißt es? Das heißt ganz einfach, du kannst letztendlich nie sagen, ich gehe mit Jesus, aber mit seinem Leib habe ich nichts zu tun. Das wäre so, wenn ich sagen würde, ich habe die Irina geheiratet, aber nur ihren Kopf. Verstehst du? Das wäre genau das Gleiche. Das kannst du nicht sagen. Du kannst das eine nicht vom anderen trennen. In der Bibel siehst du es ganz genau, Apostelgeschichte 2, Petrus sagte zu den Leuten, was sollt ihr tun? Tut Buße, lasst euch taufen. Und was heißt es dann drei Verse weiter? Sie ließen sich taufen, der Heilige Geist kam und es heißt, es wurden an jenem Tag etwa 3000 Menschen hinzugetan. Das heißt, sie begannen eine Gemeinschaft zu bilden. Sie begannen sich zusammenzutun. Sie sagten nicht so, jetzt sind wir getauft, jetzt leben wir einfach wieder unser Leben so weiter. Tschüss Leute, war schön mit euch, war super Tauffeier. War nett. Jetzt leben wir das neue Leben, jeder für sich. Nein. Dieser Satz, den Jesus mir vor 1,5 Jahren gesagt hat, drückt genau das aus, als er gesagt hat, die Bundesliebe des Vaters zieht zusammen. Das war der erste Teil des Satzes. Und der zweite Teil war, und bringt Wachstum. Das heißt, die Liebe, die der Vater im Erlösungswerk und damit in der Taufe an dir deutlich gemacht hat, diese Liebe zieht dich zusammen mit deinen Geschwistern. Sie zieht dich zusammen in Gemeinschaft. Einen gemeinschaftslosen Christen gibt's nicht. Zinzendorf hat mal gesagt, ein bekannter Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert, in so einem altmodischen Deutsch, aber der Satz gefällt mir immer so gut, er hat gesagt, ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Augustinus hat so gesagt, er hat gesagt, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Der hat damals allerdings die katholische Kirche nur gemeint. Das war ein kleiner Denkfehler. Aber der Satz an sich stimmt. Außerhalb des Leibes Christi gibt es kein Heil. Das ist so. Außerhalb des Universalleibes Christi, außerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen gibt es kein Heil. Außerhalb von Gemeinschaft gibt es kein Christentum. Das gibt es nicht. Gibt es kein Jesus. Nur einen leiblosen Jesus. Manche Christen sagen, ja, aber ich hab keine passende Gemeinde gefunden. Dann sage ich, hast du nicht lang genug gesucht. Die gibt es ganz sicher, weil Jesus ruft dich nicht und lässt dich von Neuem geboren werden und lässt dich dann irgendwo allein auf weiter Flur dahin pilgern. Sondern er hat dich für Gemeinschaft bestimmt. Natürlich kann es manchmal Übergangsphasen geben und natürlich kann es manchmal Notsituationen geben. Und wenn zum Beispiel irgendein Moslem in Algerien plötzlich einen Traum hat von Jesus und er bekehrt sich zu Jesus und er kennt im ganzen Land keinen einzigen anderen Christen oder zumindest für eine Zeit lang findet er keinen, weil die alle im Untergrund sind, muss er natürlich einzeln mit Jesus gehen. Aber letztendlich wird der Heilige Geist dich immer in Gemeinschaft ziehen. Er ist ein Gemeinschaftswesen. Er tut hinzu. Das ist manchmal ein bisschen herausfordernd, gebe ich zu, fürs Fleisch, weil der Punkt ist ja der, das Haupt, Jesus siehst du ja nicht. Den Leib siehst du. Und er besteht auch noch aus Menschen. Die sogar, obwohl sie neu sind und obwohl sie vereint sind mit Gott, trotzdem noch manchmal eine menschliche Seite haben, die noch nicht 100% erneuert sind. Und dann sagt die Seele, oh ja, das ist so schön, hier oben ist so gut, aber hier in dem Bereich irgendwie unter den Christen, da gibt es so viel Spannung und da gibt es dies und jenes. Oh, ich glaube, ich mache das lieber allein. Ich glaube, irgendwie Gemeinde, ne, das ist nicht so mein Ding. Ich glaube auch so an Gott. Aber ich sagte, das funktioniert nicht. Dieser Leib ist auf der Erde sichtbar und Gott hat tatsächlich, weißt du, das hat er mir über die Jahre immer wieder gezeigt, Gott hat eine totale Leidenschaft für seinen Leib. Er hat eine Leidenschaft für Gemeinde. Er hat eine Leidenschaft für die Gemeinschaft. Also ich könnte ohne Gemeinschaft nicht leben. Überhaupt nicht. Weil das Herz Gottes schlägt dafür, für die Liebe, die sich im Leib freisetzt. Gott, das Herz Gottes schlägt dafür, diesen Leib stark zu machen, diesen Leib gesund zu machen. Gottes Herz schlägt dafür, wirklich einen Ausdruck seines Leibes hier auf der Erde zu schaffen, an dem die Welt sieht, jawohl, Gott ist real. Ich sage dir eins, das Evangelium, ganz krasse Aussage, das Evangelium ist nicht nur eine Botschaft. Ist auch eine Botschaft. Aber ich sage dir, ein Teil des Evangeliums ist die Gemeinde. Also nicht nur die Gemeinde, sondern die Gemeinde Jesu Christi ist ein Teil des Evangeliums. Viele Menschen werden kein anderes Evangelium lesen, die werden vielleicht nie in der Bibel lesen, aber die werden den Ausdruck des Leibes Christi sehen. Und das ist die Gemeinde. Das sind die Söhne und Töchter Gottes, so wie gestern auf dem Kirchentag. Sie haben uns gesehen. Viele Menschen haben gesagt, wow, also bei euch ist wirklich was ganz Besonderes. Da tut sich was. Die meisten anderen Stände haben ja nur irgendwie Essen verkauft. Aber ja, war ja so. Und wir haben die Kranken geheilt und die Menschen sind den Tränen runtergelaufen. Die wurden von neuem geboren. 20 Menschen haben sich zu Jesus bekehrt. Da war was los. Verstehst du? Es war was im Geist. Es kam ein katholischer Priester, kam her, hat sich mit Wolfgang unterhalten und hat gesagt, was ist das? Was ist euer Fundament? Worauf steht ihr? Was ist eure Basis? Und er hat es ihm erklärt, die Bibel und Jesus und so weiter. Und er hat gesagt, wow, ihr steht echt auf einem gesunden Fundament. Bei euch spürt man, da ist eine andere Kraft um euren Stand rum als bei den anderen. Halleluja. Also das ist der Ausdruck. Das Leib ist Christi. Es war ein katholischer Priester, der Priester von der Kirche, die direkt schräg gegenüber war. Der hat es beobachtet, der hat es gesehen. Und er hat gesehen, da geht er Kraft aus. Da ist was, was ausgeht. Er hat offensichtlich im Unsichtbaren gesehen. Halleluja. Und somit kannst du tatsächlich das Evangelium ohne Leib kannst du gar nicht predigen. Nur Einzeljünger zu machen, bedeutet nicht, das Evangelium zu etablieren in einer Region oder in einer Nation. Wenn du möchtest, dass das Evangelium sich zum Beispiel in einer Stadt etabliert, wenn du möchtest, dass sich das Reich Gottes in einem Land etabliert, dann braucht es die Gemeinschaft der Herausgerufenen, wo Gott sich manifestieren kann. Die Gemeinde ist tatsächlich ein Teil der Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Wow. Ja, weil du bist ja ein Teil der Herrlichkeit Gottes. Du bist ein Teil von ihm. Und wenn wir uns zusammentun, dann sind wir wie die Manifestation, die kollektive Manifestation Gottes hier auf dieser Erde. Und die Menschen sehen es und sie sagen, wow. Schon wie damals der römische Geschichtsschreiber gesagt hat, seht nur, wie sie einander lieben. Das wäre das Ziel. Amen. Dass sie uns sehen und sagen, seht nur, wie sie einander lieben. Also diese Liebe sehen. Diese Liebe ist das Evangelium. Die Liebe, die Menschen spüren, ist das Evangelium. Die Botschaft ist das eine, aber die Liebe, die sie spüren, ist das andere. Und diese Liebe können sie nur spüren in der Gemeinschaft. Man kann sagen, ja, ich kann auch mit jemandem persönlich reden und dann kann er die Liebe spüren. Ja, aber die Sache ist die, du wirst nur in dem Maß mit der Liebe Gottes gefüllt und aufgeladen sein, wie du ein Teil einer Gemeinschaft bist, in der diese Liebe sich manifestieren kann. Das heißt, es gehört zusammen. Gott hat Leidenschaft für sein Leib. Geister von Unabhängigkeit haben keine Leidenschaft für den Leib. Geister von Individualismus wollen vereinzeln, wollen trennen, wollen sagen, ja, ich gehe meinen Weg, ich gehe in die Zerstreuung, ich bin verletzt, ich mag nicht mehr und so weiter und so fort. Das sind Geister. Aber der Geist Gottes zieht zusammen. Halleluja. Zieht zusammen und er bringt Wachstum. Halleluja. Weißt du, letztendlich ist nicht so entscheidend, wie du nachher diese Gemeinschaft der Herausgerufenen hier auf der Erde nennst, ob du sie jetzt mit dem Namen Gemeinde versiehst oder ob sie sich Gemeinschaft nennt oder ob sie sich Werk nennt oder ob sie sich Missionstrupp nennt oder sonst irgendwie oder keine Ahnung. Irina war früher mal war mal zu Gast. Ne, dein Bruder war da, genau. Dein Bruder war in so einer Organisation, der hieß Missionstrupp Frohe Botschaft. Ja, so richtig stramm. Ja. Egal, wie du nachher das nennst, verstehst, das ist jetzt nicht unbedingt der Name, den ich heutzutage empfehlen würde. Ja. Manche nennen sich um. Ich war zum Beispiel, früher war ich mal auf einer Freizeit, da habe ich mich das erste Mal bekehrt, als mit 12 Jahren, da war ich auf einer Freizeit, das hieß damals Brüderbund. Die haben sich inzwischen auch umbenannt, preis den Herrn. Das klingt einfach zu antiquiert inzwischen. Waren nämlich auch Schwestern drin in dem Bund. Also, letztendlich ist nicht so entscheidend, wie du das Ganze nachher nennst, sondern entscheidend ist, und darüber möchte ich jetzt noch ein bisschen sprechen, entscheidend ist, dass der Geist und das Herz dessen, was Gott für diese Versammlung der Herausgerufenen vorgesehen hat, dass das darin lebendig ist. Und das schauen wir uns jetzt noch kurz an, okay? Seid ihr da dabei? Seid ihr aufmerksam? Weil das ist unser Leben, ja? Okay, ich lese einfach weiter. Ich bin immer in Apostelgeschichte 2 heute Abend, hast du schon gemerkt, immer wieder. Waren wir Vers 38, waren wir schon. Gerade eben haben wir Vers 41, wo es heißt, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Menschen hinzugetan. Und dann ab Vers 42 beschreibt er dann schon gleich, wie das aussieht. Was wurde dann? Die sind ja auch nicht einfach nur zusammengesessen und rumgesessen und gesagt, oh, jetzt wissen wir auch nicht, irgendwie sind wir alle bekehrt und tauft sie mal, was machen wir jetzt? Sondern der Heilige Geist hat sie ganz klar, hat ihnen ganz klar gezeigt, worauf es ankommt. Und ich sage dir, darauf, worauf es damals ankam, kommt es heute noch genauso an. Weil das ist das Herz des Gemeinschaftslebens, des Leibes Christus, so wie Gott es sich vorstellt. Apostelgeschichte 2,42 heißt es, sie verharrten aber, sag mal verharrten, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Das ist das Erste. Punkt Nummer 1. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie blieben darin, das Wort Gottes zu hören. Sie versammeln sich nicht nur zum Kaffee trinken. Amen. Oder um irgendein menschliches Programm zu machen, um Tänze einzustudieren oder irgend sonst was. Sondern sie, wo man das natürlich auch kann. Wir haben ja auch Tanzteams und so weiter. Aber das Entscheidende war, worum sie sich versammelten, worum sie sich gruppierten, war die Lehre. Das heißt, das Wort Gottes, die Botschaft des Wortes Gottes, die Lehre des Wortes Gottes. Das war das Entscheidende, worum sie sich versammelten. Und Paulus sagt in Hebräer 10, 25, verlass diese Versammlung nicht. Verlass nie die Versammlung, die sich um das Wort Gottes herum versammelt. Warum? Weil das die sozusagen die Grundlage ist für dein Leben als Christ. Weil das die Grundlage ist für das Gemeinschaftsleben, so wie Gott es sich vorgestellt hat. Weil das die Grundlage dafür ist, dass du optimal wächst. Sie verharrten in der Lehre und dann heißt es in der Lehre der Apostel. Das heißt, da steckt schon was drin in dieser Gemeinde oder in dieser Gemeinschaft, in dieser Urgemeinschaft sozusagen damals nach Pfingsten, gab es so etwas wie Leitung. Es gab Ämter, es gab eine bestimmte Struktur, nicht im Sinne von Organisation, sondern es gab eine Struktur im Sinne von bestimmten Setzungen. Gott hatte bestimmte Gesetze. Paulus schreibt es nachher im Epheserbrief, Epheser 4, Vers 11. Er hat die einen gesetzt als Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer. Das ist der fünffältige Dienst, bestimmte Männer, Frauen hat er gesetzt, um Grundlagen zu geben. Der apostolische und der prophetische Dienst ist der Grundlagendienst. Du solltest nicht einfach der Lehre von irgendjemand folgen. Verstehst du? Das heißt hier nicht, und sie folgen der Lehre der Hauskreisleiter oder der Lehre der Diakone oder der Lehre der selbsternannten, was auch immer, Prediger oder sonst irgendetwas, sondern es heißt, sie folgen der Lehre der Apostel. Das heißt, sie folgen der Lehre derer, die von Gott gesetzt waren durch ihr Amt, weil der apostolische Dienst ist dieser Grundlagendienst. Sie folgen der Lehre derer, die durch ihr Amt gesetzt waren, tatsächlich von Gott auch auf die gesunde, ausgewogene Lehre zu achten. Das heißt tatsächlich, dieses Wort Gottes in der richtigen Weise darzureichen. Sie folgen nicht irgendeiner Lehre. Sie folgen auch nicht irgendeiner Lehre, die sie im Internet hören. Ach ja, da hat jemand im YouTube irgendwas erzählt, dass es so oder so ist. Dem sind sie nicht gefolgt. Ja, das ist wichtig. Sie folgen nicht dem, was irgendjemand in Facebook schrieb und sie folgen auch nicht dem, was in irgendeinem Buch steht, sondern sie folgen tatsächlich der Lehre der Apostel. Das heißt, die, die sie erkannt hatten als Leiter dieser Gemeinde, deren Lehre folgten sie. Und das gab ihnen die notwendige Stabilität und die notwendige Grundlage für alles andere. Amen. Das ist biblische Gemeinde. Halleluja. Zweitens, also sie verharrten in der Lehre der Apostel und sie verharrten zweitens in der Gemeinschaft. Okay, das heißt, sie kamen zusammen. Sie waren nicht individualistisch gesonnen. Sie nutzten jede Gelegenheit. Du kannst weiter unten, kannst lesen. Sie kamen sogar täglich zusammen. Täglich versammeln sie sich einmütig in der Säulenhalle Salomos. Manche Leute sagen, ja, ihr habt dreimal die Woche Veranstaltung, das ist aber ganz schön viel. Manche kommen noch zum Gebet, die haben dann viermal die Woche Veranstaltung. Ja, schauen wir hier in der Urgemeinde. Waren sie täglich zusammen? Also sind wir noch recht moderat. Schicki. Ich glaube, dass wenn einfach die Erweckung noch stärker wird, dann wird es tatsächlich so werden, dass wir wahrscheinlich irgendwann mal jeden Tag uns treffen. Weil wir einfach jeden Tag zusammen sein wollen. Halleluja. Amen. Gott wird dir Gnade geben für alle die anderen Sachen, die du noch zu tun hast. Aber Gemeinschaft war tatsächlich zentral. Da war ein Bedürfnis in ihnen nach Gemeinschaft. Verstehst du, es war auch nicht irgendein Gesetz oder Regel, dass man ständig kontrolliert hat, was ich, Hauskreisleiter hakt ab, anwesend, nein, nicht anwesend, okay, ruf mal an, frag mal nach, warum ist er nicht anwesend. Sondern es war ein Zug da, verstehst du, da war ein Zug da, die Leute wollten in die Gemeinschaft. Oder wurde irgendjemand von euch hier gezwungen oder kontrolliert, dass er heute Abend hier ist? Wird irgendjemand von euch regelmäßig angerufen, wenn er nicht kommt? Na, ihr kommt eh alle, erstmal der merkt. Also, sie verharrten in der Lehre der Apostel, zweitens in der Gemeinschaft, drittens heißt es im Brechen des Brotes, das heißt im Abendmahl. Sie verharrten in dieser Grundlage, sie machten sich bewusst, das Blut Jesu Christi, der zerbrochene Leib Jesu Christi, das Erlösungswerk von Jesus, das ist die Grundlage für alles, was wir tun, damit es nicht Schieflage kriegt. Verstehst du, das Abendmahl ist auch, das ist das zweite Zeichen übrigens nach der Taufe. Wir haben in der ersten Stunde von der Taufe gesprochen. Das zweite Zeichen ist das Abendmahl. Das macht auch was deutlich. Manche sagen, ja, wenn ich mir immer dessen bewusst bin, dass Jesus für mich gestorben ist, dass sein Blut mich gereinigt hat, dass sein zerbrochener Leib mich geheilt hat, dann muss ich ja nicht ständig Abendmahl feiern. Ja? Aber Jesus hat gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Er hat es befohlen. Warum hat er es befohlen? Weil er genauso wie bei der Taufe wusste, dass wir ein sichtbares Zeichen brauchen, immer wieder, um es uns deutlich zu machen, worum es eigentlich geht und was eigentlich die Basis für alles ist. Damit wir unsere Dankbarkeit nicht verlieren, dass nicht wir es sind, die uns in dieses neue Leben gebracht haben, sondern dass er es ist, der alles für uns getan hat. Und dass wir nur umso mehr lieben und nur umso begeistert sind von unserem Jesus. Halleluja! Ah, ja, Jesus! Ah, Herr! Ja, Halleluja. Und deswegen verharren wir. Im Abendmahl feiern wir regelmäßig. Und dann heißt es viertens, und sie verharrten in den Gebeten. Das heißt, sie blieben im Gebet, sie redeten mit Gott, sie sprachen mit Gott für sich alleine und gemeinschaftlich. Sie beteten, sie blieben mit Gott in Verbindung. Das war die vierte wesentliche Grundlage. Und dann kannst du sehen, was passiert ist in dieser Gemeinde. Das heißt, Vers 43 heißt es, es kam aber über jede Seele Ehrfurcht. Halleluja. Also nicht über jede Seele nur, die in der Gemeinde war, sondern auch über die Leute, die draußen waren und die das mitbekamen. Kam Ehrfurcht, weil es heißt, und es geschahen viele Wunder und Zeichen. Sag mal Wunder und Zeichen. Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Gestern haben wir wieder extrem viele Wunder gesehen. Ich erzähle vielleicht am Schluss noch ein bisschen davon. Auf der Königstraße. Gewaltige Wunder, taube Ohren geöffnet, lahme Leute wieder laufen. All diese Wunder passieren einfach auf der Straße, wenn wir aus dieser Gemeinschaft heraus uns aufmachen und das, was sich in unserer Mitte manifestiert, zu den Menschen nach draußen bringen. Halleluja. Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und dann heißt es, alle gläubig geworden, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Wow. Das heißt, da war Einheit. Da war Liebe untereinander. Da war Verbindung. Verstehst du? Da war es nicht so, dass du einfach nur hier neben jemand saß und die ganze Zeit hast du gedacht, oh meine Güte, hoffentlich schaut er mich nicht an, hoffentlich berührt er mich nicht, hoffentlich bleibt er mir vom Leib oder so irgendwas. Sondern da war Liebe. Da floss etwas. Komm, streiche mal deinem Nachbarn über die Schulter und sag, Liebe. Liebe. Verstehst? Da war Liebe. Weißt du, Liebe. Oi, oi, oi. Liebe bringt Einheit. Liebe bringt Einheit. Und Einheit macht stark. Amen. Alles Vereinzelnde schwächt. Alles Trennende schwächt. Liebe verbindet. Und deswegen macht es stark. Deswegen heißt es, die Bundesliebe des Vaters zieht zusammen und bringt Wachstum. Du kannst es lesen in der Apostelgeschichte, nachher Vers 47 heißt es, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also täglich kamen neue Leute dazu. Also langsam, mit gestern haben sich 20 Leute bekehrt und dann bekehren sich ja bei Einsätzen wöchentlich Leute und so. So langsam sind wir vielleicht schon fast dabei, dass täglich sich jemand bekehrt, wenn es so weitergeht. Halleluja. Ja, das ist das Ziel. Amen. Der Herr tat täglich hinzu, die errettet werden. Halleluja. Also, Einheit, Liebe, dann heißt es noch, das ist eine extreme Form der Einheit. Sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Das heißt, sie kümmerten sich umeinander. Sie waren füreinander da. Das ist ein Zeichen der Liebe, extremer Liebe. Also das muss damals nochmal ein Zug gewesen sein, eine Dimension gewesen sein, die wir noch nicht ganz getoucht haben. Halleluja. Aber wir kommen dahin. Danke, Jesus. Muss der Heilige Geist machen, aber wir kommen dahin. Halleluja. Ui. Schicki. Dann heißt es nochmal Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel. Sag mal Jubel. Das heißt, da war Freude in der Bude. Das war nicht eine tote Versammlung, sondern da war Freude in der Bude. Jubel und Schlichtheit des Herzens, sie lobten Gott. Halleluja. Begeistert waren sie. Voller Freude. Und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Das heißt, die Gunst Gottes wurde auf ihn sichtbar. Es wurde sichtbar, wow, wenn du da hingehst, dann kannst du Gott begegnen. Wenn du da hingehst und krank bist, dann kannst du geheilt werden. Wenn du da hingehst und gebunden bist, dann kannst du befreit werden. Dort wirst du neu, dort erlebst du was mit Gott. Sie hatten Gunst im ganzen Volk. Und der Herr tat täglich hinzu, solche, die gerettet werden sollten. Weißt du, je enger die Einheit, je tiefer die Liebe, umso stärker die Ausstrahlung in die Welt. Es hängt tatsächlich unmittelbar miteinander zusammen. Deswegen bin ich wirklich stolz auf unsere Gemeinde, auch muss ich wirklich sagen, auf euch alle, weil gestern wirklich hat man es gesehen, am Kirchentag, ich weiß nicht, waren 40, 45 Leute von uns insgesamt da und es war so eine Einheit und so eine Liebe und einfach, du merkst einfach, das ist die Ausstrahlung und das ist die Rückmeldung, die die Leute geben. Sie nehmen nicht nur die Botschaft wahr, die wir predigen, sondern sie nehmen das gesamte Erscheinungsbild wahr. Sie nehmen uns als Gemeinschaft wahr. Sie nehmen die Gemeinde wahr. Die Gemeinde ist ein Teil des Evangeliums. Und deswegen brennt das Herz Gottes so sehr dafür, überall, in allen Orten, weißt du, in allen Städten, in allen Dörfern, solche lebendigen Gemeinschaften aufzurichten. Solche Gemeinschaften, die nicht nur dem Namen nach Christen sind, aber in Wirklichkeit im Geist nach Tod, sondern Gemeinschaften, die wirklich dieses göttliche Leben beherbergen, diese Liebe beherbergen, diese Kraft beherbergen, wo die Zeichen und Wunder passieren. Und ich sage dir, das ist nicht nur für einen Ort, sondern das ist für hunderte Orte, für tausende Orte in ganz Deutschland und darüber hinaus, ganz Europa und der ganzen Welt, all das wird sich ausbreiten und wird sich multiplizieren, immer stärker und stärker. Das ist das Herz Gottes. Halleluja. Und es braucht die Welt. Weißt du, das braucht die Welt. Das braucht die Welt. Schau, eine letzte Stelle noch zum Thema Gemeinde. 1. Timotheus 3,15, der Definition von Gemeinde. Da heißt es, sagt Paulus, er sagt, die Gemeinde ist das Haus Gottes, dass die Gemeinde oder die Ekklesia des lebendigen, also die Gemeinschaft der Herausgerufenen, des lebendigen Gottes ist. Und dann sagt er was Interessantes, sagt er, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Schau, geh in eine Nation und bekehre bestimmte ein paar Leute zu Jesus. Ist eine gute Sache. Bekehr sie zu Jesus. Tauf sie, schön und gut. Sagt er eins, bevor du nicht eine Gemeinschaft dieser, unter diesen Gläubigen etabliert hast, ist die Sache schwach. Hast du ein paar Bekehrte, aber du hast, was du nicht hast, du hast keinen Pfeiler und du hast keine Grundfeste der Wahrheit. Du hast nichts, noch nichts etabliert, was tatsächlich die Power hat und die Fähigkeit hat, dieses Land dauerhaft zu verändern. Schau, eine Gemeinde, du kannst so sagen, eine lebendige Gemeinde, ein Organismus, ja? Ein Organismus von sich liebenden Söhnen und Töchtern Gottes ist wie ein Brückenkopf des Himmels im Reich dieser Welt. Amen. Wie viele von euch wissen, dass im Krieg da immer darauf ankommt, im Feindesland Brückenköpfe zu bilden? Das ist ein Brückenkopf Gottes. Wenn du einen Brückenkopf bilden kannst, zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel von Krieg. Ja? Eine Armee will ein feindliches Land erobern, aber dazwischen liegt ein Fluss. Ja, zum Beispiel, ich erinnere mich am Zweiten Weltkrieg, das war ja jetzt gerade das Jubiläum, am Ende des Zweiten Weltkriegs, die Amerikaner wollten nach Deutschland einrücken, aber da war der Rhein dazwischen. Also was war das Ziel der Amerikaner? Das Ziel war, an irgendeiner Stelle des Rheines über den Rhein zu kommen und auf der anderen Seite einen Brückenkopf zu bilden. Und was war das Ziel der Deutschen? Um jeden Preis zu verhindern, dass dieser Brückenkopf gebildet wird. Also was macht der Teufel? Jetzt kriegen wir es wieder aufs Geistliche. Er will um jeden Preis verhindern, dass sich Gemeinden etablieren und Gemeinschaften zusammengezogen werden und sich bilden, weil er genau weiß, dann hat Gott nicht nur eine einmalige Manifestation von Zeichen und Wundern in dieser Stadt oder eine einmalige Manifestation der Herrlichkeit Gottes in der Stadt, sondern dann hat Gott, dann hat der Himmel tatsächlich einen Brückenkopf in dieser Stadt, den der Teufel nicht mehr wegbekommt. Eieieiei. Weil es eine Festung ist. Schau, wir hier sind eine Festung für diesen Stuttgarter Raum. Wir sind eine Festung, weil wir stehen für die Herrlichkeit Gottes, wir stehen für das Wort Gottes. Und egal, was von außen kommt, egal welcher Druck kommt, wir stehen dazu. Verstehst du? Und wir werden stark durch die Gemeinschaft, die wir haben, darin zu stehen. Wir sind eine Festung gegen den Teufel und für Gott. Wenn Gott, oder wenn wir mit Gott durch seinen Heiligen Geist solche Festungen an jedem Ort, und in, oder was glaubst du, was passieren würde, wenn wir an jedem Ort, in jeder Stadt, in jedem Dorf Deutschlands so einen solchen Brückenkopf etablieren würden? Puh. Weißt du, das sind ja diese Gemeinschaft, diese Ekklesia, von der die Bibel spricht, sind ja auch nicht nur einfach irgendwelche Häuflein, sondern das sind ja Versammlungen der Söhne und Töchter Gottes, die wissen, wie man an himmlischen Orten regiert. Die regieren über ganze Orte, über ganze Regionen, über ganze Nationen. Schau, besser ist schon mal eine Gemeinde in einer Nation zu haben, die lebt, als keine Gemeinde. Wenn dann noch in jeder größeren Stadt eine Gemeinde ist, dann ist es schon mal noch mal ganz anders. Und wenn dann noch in jeder kleineren Stadt auch noch eine Gemeinde ist, dann ist es ganz genial. Und wenn dann in jedem Dorf eine ist, dann ist es ganz genial. Und ich spreche jetzt von lebendigen Gemeinden, verstehst du? Ich spreche nicht von religiösen Gruppen. Sondern ich spreche von lebendigen Gemeinden, die wirklich Salz und Licht sind für die Erde, wo wirklich Zeichen und Wunder passieren, wo sich die Herrlichkeit dauerhaft manifestieren kann. Der Teufel weiß ganz genau, dann kriegt er die Herrlichkeit Gottes nicht mehr aus diesem Land raus. Dann kriegt er die Herrlichkeit Gottes nicht mehr aus dieser Stadt raus. Dann kriegt er die Herrlichkeit Gottes nicht mehr aus der Stadt raus, in der du lebst. Wenn du jetzt momentan noch in einer Stadt bist oder in einem Ort bist, wo es noch kein Zentrum der Herrlichkeit Gottes gibt, noch kein Zentrum, in dem Gott sich manifestieren kann, kontinuierlich, in Zeichen und Wundern und die Gemeinschaft der Liebenden und der verherrlichten Söhne noch nicht offenbar geworden ist, dann bete dafür und dann sei bereit, jeden Preis zu bezahlen, den du dir, der verlangt ist, um mit anderen Söhnen zusammenzukommen und diese Gemeinschaft zu bilden. Weil erst dann bist du tatsächlich da etabliert, wo du wirklich stark bist. Kannst du sehen? Halleluja. Das ist unsere Vision. Amen. Der Jeff hat gesprochen von was? 7, 14, 21, 35 Gemeinden in der ersten Etappe. Okay. Aber weißt du, es geht dann noch weiter. Dann kommt 7 mal 35. Das sind dann die nächsten 7 Jahre. Okay. Ich greife jetzt vor. Okay. Weißt du, was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen, wenn eine Gemeinde wirklich etabliert ist, dann ist damit auch die Wahrheit etabliert. Dann ist damit das Evangelium etabliert. Dann ist damit die Kraft Gottes etabliert. Dann ist damit der Geist Gottes etabliert. Und dann haben die Menschen, die hungrig sind in dieser Umgebung, in dieser Region oder in diesem Land, die Möglichkeit, wohin zu gehen, wo sie tanken können und wo sie finden, was sie suchen und wo sie geheilt werden und wo sie befreit werden und wo sie einfach dieses neue Leben erleben können. Und das ist das Ziel. Halleluja. Und dafür beten wir. Amen. Betest du dafür, dass ich überall, weißt du, ich bete gerade für Hamburg zum Beispiel, dass ich dort wirklich noch mehr diese Gemeinschaft der Heiligen etabliert, diese Gemeinschaft, diese Ekklesia etabliert. Denn erst dann ist die Herrlichkeit Gottes wirklich dauerhaft dort angekommen. Und der Teufel weiß es genau, deswegen kämpft er ohne Ende drum. Und sagt, okay, wenn er einmal hier ein bisschen Herrlichkeit hinbringt, ist ja schön und gut, ist ja nett, aber dann geht er bitte wieder und dann war es das. Ja. Aber wenn es dem Heiligen Geist gelingt, und es wird ihm gelingen, er ist schon dabei, er ist voll dabei, wenn es dem Heiligen Geist gelingt, eine Gemeinschaft zu etablieren, egal wie du das dann nachher nennst, aber eine Gemeinschaft zu etablieren, der Söhne und Töchter, die diese Herrlichkeit tragen und die sich versammeln und die diese Versammlung nicht mehr verlassen, nur weil irgendwie einer sie schief angeschaut hat oder weil in irgendein Geist gesagt hat, allein bist du stärker. Hey, das ist die größte Lüge, die dir nur einfallen könnte. Ne? Ich meine, das ist ja verrückt, selbst die Welt sagt, es ist verrückt. Ja? Das ist die größte Dummheit. Und komm, weißt du, Stolz macht dich immer dumm. Stolz sagt, ich bin allein stark. Und dann wirst du dumm und sonderst dich ab. Und wenn du abgesondert bist, bist du eine leichte Beute für den Teufel. Und bist leicht zu überwältigen. Aber ich sagte, in der Gemeinschaft sind wir stark. Halleluja. Wow, komm, nimm mal deinen Nachbarn bei der Hand und sag einfach, in der Gemeinschaft sind wir stark. Halleluja. In dieser Einheit sind wir stark. Weißt du, jetzt habe ich zum Beispiel mit einer Gruppe aus Österreich gesprochen, beim letzten Pfingstwochenende war eine ganze Gruppe aus Österreich da. Und da sagten einige, wow, den Söhnen und Töchtern hier in Stuttgart ist ja gar nicht bewusst, was für einen Segen sie haben, dadurch, dass es hier diese Gemeinde gibt. Weil bei uns ist es ja noch nicht so. Weißt du, die sehen sich danach, die sagen immer, kommt her und helft uns und macht Gottesdienste da und so weiter. Weil sie genau spüren, das ist es ja, dann ist erst die Sache komplett, weißt du, dann ist das etabliert, was eigentlich etabliert werden soll. Und oft ist uns gar nicht mehr so bewusst, was für einen Segen wir eigentlich haben, wenn wir Teil einer solchen Gemeinschaft sein können. Was für ein Segen das ist. Und wenn irgendjemand mir zuhört und er ist noch nicht Teil von einer solchen Gemeinschaft, dann würde ich dir sagen, mach es zu der Priorität deines Gebets. Sag, Heiliger Geist, führ mich in eine solche Gemeinschaft. Und ich sage dir auch, weißt du, wenn du momentan noch nicht bei dir in allernächster Nähe was findest, dann sage ich dir auch, es lohnt sich sogar weiterzufahren. Diese komische religiöse Nummer, die Kirche muss im Dorf sein. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Weißt du, die Leute fahren, wenn sie zu ihrer Lieblingspopgruppe fahren, dann fahren sie 200 Kilometer weit, um zum Konzert zu fahren. Oder wenn sie irgendwas, fahren sie 300 Kilometer, 400 Kilometer zum Musical oder was auch immer. Aber wenn Gott sich irgendwo manifestiert, dann ist bei, was weiß ich, bei manchen schon bei 20 Kilometern Schluss. Sag ich, was, so weit, 20 Kilometer von dir, oh, und zum Gottesdienst. Oh. Aber ich sag dir eins, wenn du wirklich erkannt hast, worum es geht und was du da hast und was Gott etabliert, dann ist dir fast kein Weg mehr zu weit. Kein Weg mehr. Ich sag dir tatsächlich, kein Weg mehr zu weit. Und dann sagst du, wow, das ist meine Gemeinschaft, da gehöre ich hin, da bin ich ein Teil davon. Dort kriege ich meine Stärke, dort kommt mein Leben her, dort werde ich lebendig. Weißt du, zum Schluss, Psalm 133, dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen, heißt es da. Dorthin, pass auf, 133, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt, spürst du den Tau des Hermon? Wow. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Wow, ich danke dir, Vater. Ich danke dir, dass an einem solchen Ort wie hier hast du deinen Segen befohlen, wo Söhne und Töchter Gottes zusammenkommen, Herr. Aus diesem Bewusstsein dieses neuen Lebens heraus, aus diesem Bewusstsein ihrer Erlösung, aus diesem Bewusstsein, dass sie herausgerufen sind aus dem natürlichen Leben, herausgerufen sind aus dem menschlichen, normalen Leben und hineingerufen sind, Herr, in das göttliche, himmlische Leben, Herr. An diesen Ort hast du deinen Segen befohlen, wo diese Söhne und Töchter sich versammeln in Einheit und in Liebe und wo sie heiß sind und wo sie heiß sind auf diese Gemeinschaft, Herr, und wo sie heiß sind auf dieses Zusammenkommen und wo sie gemeinsam bauen an diesem Haus Gottes, das die Grundfeste und der Pfeiler der Wahrheit ist. Halleluja, Halleluja, die Grundfeste des Reiches Gottes. Du sagst in deinem Wort, und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Halleluja, danke Jesus, ja, Halleluja. Weißt du, er sagt nicht, und die Pforten der Hölle werden einen einzelnen Christen nicht überwältigen. Dafür gibt es keine Verheißung. Muss es mal wirklich schauen. Für ein Einzelchristentum gibt es in der Bibel keine Verheißung. All die Verheißungen des Neuen Testaments sind immer für die Gemeinschaft, sind immer für den Leib, sind immer für das Ganze und damit für dich als Teil auch. Damit für dich als Teil, aber immer als Teil. Verstehst? Dafür ist die Verheißung. Halleluja. Die Verheißung ist für den Leib. Wow, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus, dass du uns einfach eine immer tiefere Offenbarung gibst von dieser Realität. Eine tiefere und tiefere Offenbarung. Herr, so wie wir dich als Haupt immer tiefer erkennen, so werden wir auch dein Leib immer tiefer erkennen. Und das eine können wir von dem anderen nicht trennen. Je tiefer wir deinen Leib erkennen, umso tiefer erkennen wir auch das Haupt. Danke, Heiliger Geist, dass du immer mehr einfach die seelischen Überlagerungen, wo noch irgendwo was ist, vom alten Leben immer mehr wegnimmst, Herr. Die Unabhängigkeitsgeister, die individualistischen Geister, die Ängste, die Sorgen, was auch immer, wie wird das und wenn es dann am Ende, nichts wird oder was auch immer, oder ich verletzt werde oder sonst was. Danke, Herr, dass du uns einfach diese Dinge total wegwäscht, Herr, durch dein Blut, Herr. Ja, sie sind eigentlich weggewaschen. Sie sind weggewaschen in der Taufe, Herr. In der Taufe sind wir unserem alten, individualistischen Solo-Leben gestorben und wir sind hineingeboren in ein Gemeinschaftsleben deines Leibes, Herr. Du das Haupt und wir der Leib. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dabei bist, überall, hier in Deutschland, Europa und weltweit, wirklich Zentren des Evangeliums zu etablieren. Zentren deiner Herrlichkeit. Zentren der Zeichen und Wunder. Zentren deines Wirkens. Zentren, Herr, die Regierungsautorität ausüben über ganze Landstriche und ganze Nationen, je nach Setzung, ganze Ortschaften. Danke, Herr, dass du Brückenköpfe bildest. Mitten im Land des Feindes, Herr. Brückenköpfe mitten im Land des Teufels. Und dass der Teufel fliehen muss und dass er dem nichts entgegenzusetzen hat. Die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwältigen. Und somit hat der Teufel dieser aufwärtsstrebenden und vorwärtsstrebenden Gemeinde Jesu Christi, die weltweit jetzt offenbar wird, dieser Gemeinschaft der Söhne und Töchter Gottes, diese Gemeinschaft der Könige Gottes, hat der Teufel nichts entgegenzusetzen. Danke dafür, Jesus. Danke. Danke, danke, danke, danke, danke, Vater. Halleluja, danke. Oh, wir danken dir. Oh, wir ehren dich. Danke, Jesus, für deine Kraft. Halleluja. Wow. Wow. Wow. Wow, und jetzt erzähle ich dir da zum Schluss ein bisschen, was diese Gemeinschaft der Ekklesia gestern alles auf der Königsstraße hervorgebracht hat. Die Manifestation der Gemeinde ist nicht nur in Gemeindegebäude, sondern sie ist auch draußen, in der Welt. Auch du, wenn du verbunden bist, auch wenn du einzeln in der Welt bist, bist du eine Manifestation. Du bist sozusagen ein Ausdruck dieser Gemeinde in der Welt. Du musst einfach nur verbunden sein. Verstehst? Und tatsächlich freut Gott sich immer unendlich. Ich spüre das jedes Mal, wenn wir auf die Königstraße gehen. Ich spüre einfach jedes Mal unendliche Freude Gottes darüber. Und ich spüre einfach, das ist einfach sein Herz, weißt du, dass wir zu den Menschen gehen, die ihn noch nicht kennen. Und er bestätigt es mit so gewaltigen Wundern und mit so gewaltigen Berührungen. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich Tränen geweint haben gestern, einfach die berührt worden sind vom Heiligen Geist, das neue Leben empfangen haben. Ich habe ungefähr so überschlagen, ich schätze mal, dass wir so für zwischen 150 und 200 Leuten gebetet haben an dem Nachmittag. Die Zeit, also wir alle gemeinsam, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ne? 6,5 Stunden waren wir da oder 7 Stunden sogar manche und die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen. Es war einfach gewaltige Zeit. Ich wollte einfach nochmal ganz besonders Michael danken, auch an der Stelle, der das Ganze organisiert hat und möglich gemacht hat. Es war wirklich eine großartige Leistung auch, das alles auch organisatorisch, logistisch und so weiter alles hinzubekommen. Natürlich auch all den anderen Mitarbeitern, die mitgeholfen haben beim Aufbau, beim Abbau und so weiter. Und natürlich auch all denen, die dabei waren und selber evangelisiert haben, mit Menschen gesprochen haben, gebetet haben, geheilt haben und so weiter. Gewaltige Heilungen sind passiert. Ich kann nur ein paar Sachen vielleicht nur erzählen. Ich habe für einen Mann gebetet, der war auf beiden Ohren fast taub, hatte Hörgeräte und er nahm die Hörgeräte raus und ich habe für ihn gebetet und dann hat er sagt er zu mir, Sie reden lauter als vorher. Sage ich, nee, ich rede genauso wie vorher. Und seine Frau nimmt, wow, seine Frau, die war schon ganz begeistert, weil sie merkte, wow, der versteht mich, weil die hatte gehört, dass ich nicht lauter geredet habe. Und er hat mich ohne Hörgerät, hat er mich aus völlig normal verstanden, konnte wieder völlig normal hören. Halleluja, ging nachher raus, hat es den Leuten demonstriert und so weiter. Hammer, ne? Einfach auf der Straße. Und dann kam seine Frau. Und dann kam seine Frau und sie hatte ein Problem mit der Hüfte. Sie hat gesagt, also wenn das da passiert, weil das waren alles Leute, die hatten noch nie ein Wunder erlebt. Weil so viele auch religiös, bisschen angehauchte Leute, aber noch nie ein Wunder erlebt in ihrem Leben. Und dann kam die Frau und sagt, also wenn das funktioniert, dann komme ich auch jetzt mit meiner Hüfte. Und dann hat sie gesagt, ja, und ich habe Probleme mit meiner Hüfte und schon seit Jahren und so weiter und so fort. Und ich lege ihr die Hand auf und dann sagt sie, wow, ich habe total gespürt, wie sich das bewegt hat. Und dann waren die Schmerzen weg und die Bewegungseinschränkung weg. Und dann kam die Bekannte von ihr, die kam dann auch dazu und sagt, also wenn das so ist, dann lasse ich auch gleich für mich beten. Und die hatte seit Jahren, die hatte einen Unfall gehabt und dadurch war ihr Beinknochen hier unten, auch der Knöchel und so weiter, also war Sprunggelenk und der Beinknochen, alles war falsch zusammengewachsen und hatte Bewegungseinschränkungen, konnte nicht mehr richtig bewegen, hatte Schmerzen und so weiter. Und ich habe für sie gebetet und während ihr die Hand aufgelegt hat, sind ihr schon die Tränen runtergelaufen, weil sie gespürt hat, wie Gott sie berührt hat. Weißt du, wenn Menschen aus der Welt spüren, dass Gott sie berührt, die noch nie in ihrem Leben erlebt haben, dass Gott sie berührt, das ist das Stärkste zu sehen. Weißt du, die weinen einfach. Die weinen aber, weil sie plötzlich merken, das ist ja wirklich real, weil sie machen ja nichts vor, die sind nicht irgendwie, sagen jetzt, ja, ich stelle mich auf das Wort, ich glaube das jetzt oder so. Nein, die einfach aus der Welt, mehr oder weniger. Und bumm, sind ihr die Tränen runtergelaufen, sie spürt, dass sich was verändert hat, dann habe ich sie laufen lassen, sage, es gibt's gar nicht, diese Bewegung konnte ich vorher nicht machen, die Bewegung konnte ich vorher nicht machen, das konnte ich vorher nicht machen, die Schmerzen sind total weg. Halleluja, Gott hat sie komplett geheilt, ein kreatives Wunder getan in ihr Bein. Hammermäßig. Das war auch lustig, da kam ein Clown zu mir, so ein italienischer Clown, der war geschminkt, der hatte am Kirchentag hat er so Aktionen gemacht und er erzählte mir dann und sagt, ich habe, ich glaube, das war sogar von Geburt an, hat er irgendwie eine Belastung, was zu extremer Arthrose führt in seinem Körper und er war noch relativ jung, vielleicht 40 und er nimmt seit Jahren extrem Cortison gegen die Schmerzen, deswegen war er ziemlich auseinandergegangen, hatte einen Gehwagen, also er konnte teilweise nicht mehr stehen, sondern hat den Gehwagen, um sich dran zu halten. Hatte extreme Schmerzen in beiden Knien, extreme Schmerzen in den Füßen und so weiter. Und er erzählte mir, dass er ab und zu mal zu einem altkatholischen Priester geht und der macht dann Reiki mit ihm. Und dann wird es kurzfristig ein bisschen besser, aber irgendwie geht es nie weg. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, schauen Sie, das ist eine ganz einfache Sache. Reiki hat zwar eine gewisse Kraft, aber da ist niemand, der den Preis bezahlt hat. Und deswegen geht es nicht dauerhaft und deswegen funktioniert es auch nicht wirklich. Und wir heilen in Jesu Namen. Und wenn Jesus heilt, dann ist der Preis bezahlt und damit muss es wegbleiben und geht es weg und verschwindet. Und da habe ich für ihn gebetet und er fing auch an zu weinen. Ich habe für ihn gebetet, er hat es gespürt, die Knie berührt, die Knöchel berührt, er stand auf, ich habe ihn dann aufstehen lassen und er sagt immer zu seinem Bekannten oder zu dem, der neben ihm stand, sagt immer, das ist total weg, das gibt's nicht, das ist total weg. Schaut er so mit seinem Clownsgesicht, das ist total weg. Ist total weg. Der war richtig ehrfürchtig. Der war total ehrfürchtig. Ist total weg. Ist total weg. Und dann ging er raus und erzählte noch seinem anderen Freund, der draußen auf ihn gewartet hat, ist total weg. Ist total weg. Ich glaub's nicht. Gibt's das? Das gibt's gar nicht. Hammer. Hammer, wie Gott die Menschen berührt. So der Hammer. Unsere Nachbarin kam vorbei, die neben uns wohnt in Filderstadt. Die kam vorbei und die hatte eine gerissene Sehne im Schultergelenk. Das heißt, sie brauchte ein kreatives Wunder. Sie hatte gerissene Sehne, konnte deswegen ihren Arm nicht mal so heben. Ja, totale Schmerzen, gerissene Sehne. Ich habe ihr die Hand aufgelegt und nach etwa einer halben Minute Gebet spüre ich plötzlich, wie es bumm macht. Und ich wusste, jetzt hat Gott ihr eine neue Sehne eingesetzt. Ich habe es richtig gespürt, bumm war die neue Sehne drin. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie haben eine neue Sehne bekommen. Dann hat sie gesagt, echt? Dann habe ich gesagt, ja, bewegen Sie mal. Und dann hat sie es bewegt und vollkommen frei, keine Schmerzen mehr. Halleluja, vollkommen Bewegung, vollkommen freigesetzt. Halleluja. So extrem. Ich könnte noch so viele Zeugnisse erzählen, was alles passiert ist. Leute mit Bewegungseinschränkungen, Leute mit Schmerzen, ungleich lange Beine sind ausgewachsen, Worte der Erkenntnis sind geflossen, Leute sind von Traumata frei geworden, alles Mögliche. Ich lese euch vielleicht noch, zum Schluss lese ich euch vielleicht einfach noch einen Bericht auch von der Astrid vor, weil die hat auch gewaltige Sachen erlebt. Viele haben gewaltige Sachen erlebt, nur stellvertretend, weil sie hat es mir schon geschickt, lese ich einfach nur einen Teil von ihrem Bericht vor, was sie erlebt hat. Sie hat zum Beispiel, sie hat gebetet für eine Frau, die sich nur mühsam am Arm ihres Pflegers fortbewegen konnte. Ja? Sie musste ihre Füße in Minischritten vorwärts schieben und konnte nicht richtig gehen. Schon zu Beginn unseres Gesprächs wurde sie tief von der Liebe Gottes berührt und musste weinen. Die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen und sagten ihr, dass dies nicht mehr besser werden würde. Ich betete für sie, keine Besserung, und hatte dann den Eindruck, sie müsse Jesus als den Herrn ihres Lebens annehmen. Nachdem sie ihn aufgenommen hatte, wurde dies sofort in ihrem Gesicht sichtbar. Sie strahlte. Ich setzte nochmals die heilende Salbung Jesu frei und sie war sofort geheilt. Ich bin mit ihr auf und ab gegangen und sie konnte jetzt richtig gehen. Der Pfleger konnte es nicht fassen und sagte immer wieder, das gibt es doch nicht, das gibt es doch nicht. Als sie gingen, wollte sie auch nicht mehr am Arm des Pflegers gehen, sondern selbstständig gehen. Halleluja. Halleluja. So der Hammer, ne? So der Hammer. Dann hat sie gebetet für einen Mann, der seit einem Unfall vor 20 Jahren in beiden Knien andauernde Schmerzen hatte und die Ärzte hatten keine Lösung für ihn. Ich hatte den Eindruck, dass er Jesus aufnehmen sollte. Wieder jemand bekehrt. Ne? Nach Übergabegebet hatte er sofort ein anderes Gesicht und nach Handauflegung waren sofort alle Schmerzen weg. Er war überglücklich. Halleluja. Alles gestern auf der Königstraße. Dann schreibt sie noch, sie hat gebetet für einen Mann, der seit 2001 Schmerzen im linken Knie hatte, also seit 14 Jahren. Die Ärzte hatten auch hier keinen Rat. Übergabegebet, wieder Jesus aufgenommen, sofortige Veränderung im Gesicht, Gebet für Knie, sofort frei von Schmerzen. Auch er war überglücklich. Halleluja. So, Damen und so geht's weiter. Ne? Eins nach dem anderen. Also ich glaube, wir können Gott wirklich danken. Das war eine gewaltige Zeit einfach auf der Straße. Ich sag mal, es war die Manifestation des Evangeliums in Form seiner Gemeinde auf der Straße für die Menschen. Und ich glaube, wir waren wirklich ein gewaltiges Licht und ein gewaltiges Salz für den Kirchentag. Da hat mich sogar noch eine vom Fernsehen hat mich noch interviewt, vom WDR, oder war nur Ton, also vielleicht Radio, ich weiß es nicht, WDR jedenfalls, hat mich noch interviewt und wollte wissen, weil der Dieter hat biblische Traumdeutung angeboten. Und da hat sie gefragt, was ist denn biblische Traumdeutung, was verstehen Sie darunter und so. Und da konnte ich ihr erklären, dass die Bibel voller Symbol ist und dass Gott einfach zu uns spricht in den Träumen und so weiter. Ne? Und dann ging sie wieder weiter, ich weiß nicht, wo das gesendet wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir hatten so viel Möglichkeit, den Samen zu säen und Menschen wirklich zu berühren und Menschen zu verändern. Viele sind stehen geblieben bei Glory Life TV, haben unsere Gottesdienste gesehen. Wir haben ja die ganze Zeit unsere Gottesdienste ausgestrahlt. Es war so stark, es war so einfach zu heilen, weil im Hintergrund hat ständig die Irina Lobpreis gemacht. So. Ja, weil die liefert ständig am Video und so. Also einfach eine Hammer-Atmosphäre. Oder war stark? Für alle, die dabei waren, war stark. Ja? Halleluja. Komm, gib mir Jesus auch nochmal die Ehre. Danke, Jesus. Danke für dein Wirken. Danke für deine Kraft. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du dich erweist in deiner Gemeinde. Danke, dass du dich erweist in deinem Leib. Danke, dass du dich erweist durch dein Leib. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Vater. Ah, yes. Woo-hoo. Yes. Halleluja. Woo. Danke, Vater. Danke, Vater. Und wir segnen all die Menschen, die gestern berührt wurden. Es waren wahrscheinlich an die 200 Leute, die durch uns direkt berührt wurden. Und wer weiß, wie viele es indirekt sind, die wieder von den Zeugnissen hören, Herr. Aber wir segnen all diese Menschen, Herr. Wir segnen sie mit deiner Herrlichkeit. Wir segnen sie wirklich, sich weiter herausrufen zu lassen. Herausrufen zu lassen hinein in die Ekklesia, die Gemeinschaft derer, Herr. Herr, die sich versammeln um dein Wort herum, um deinen Geist herum, um dein Wirken herum. In dir einfach eins sind mit dir, Herr. Danke, Vater, dass wir einfach Teil sein dürfen. Deines Leibes, deines universalen Leibes und gleichzeitig Teil sein dürfen einer so wunderbaren Gemeinschaft auch hier vor Ort, Herr. Danke für diese Gnade, die du uns gegeben hast. Wir gehen in dieser Gnade und wir leben in dieser Gnade und wir geben uns dir hin von Tag zu Tag mehr und tiefer, Herr, weil wir einfach gar nicht mehr anders können. Halleluja. Weil wir einfach gar nicht mehr anders können und weil wir einfach nur wollen, nichts anderes mehr wollen, als dass jeder Mensch einfach zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, Herr, und dich kennenlernt und einfach dieses gewaltige Leben als Gemeinde kennenlernt, Herr. Danke, Jesus, Herr, das wollen wir. Danke, Herr, und wir rufen sie rein, Herr. Wir rufen sie rein von Norden, von Süden, von Osten und von Westen. Wir rufen sie rein, dass sie zu Tisch liegen im Reich Gottes und genießen, was er für sie hat. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Gut.